Der eiserne Flegel von Mein blaues Buch von Hermann Löns, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der eiserne Flegel. Damiet, Damiet, du feine Stadt, der Türke hält dich fest. Wir wurden müde, wurden matt vor dem verdammigten Nest. Es floss das teure Christenblut von Zinnen und Tor herab. So mancher Christenmensch, treu und gut, fand vor Damiet sein Grab. So manche Mutter im deutschen Land die Augen unter sich schlägt. Es fiel der Spiegel von der Wand, der Wurm in der Lade sich regt. So manches Mädchen im deutschen Land, das weint sich die Augen rot, der Rosmarin in Blüte stand, und heute ist er tot. Herr Hajo, der Friese, der blickte quer, seine Faust zum Tische kracht. Bei Christi Tod, ich leid's nicht mehr, ein Ende wird gemacht. Er nahm den Dreschflegel von der Wand, von Eisen war der gebaut. Er stieg bis auf der Mauerrand und sang so lustig und laut. Er sang ein friesisches Drescherlied, er sang nicht gerade fein. Er sang den Heiden Furcht ins Gemüt und Angst in die Hosen hinein. Es klang sein Flegel, die Klipp, die Klapp. Er drosch nach alter Art. Er drosch ihnen Arme und Beine ab. Er drosch nicht allzu zart. Sie ließen die Mauern, sie ließen das Tor, sie ließen die feine Stadt. Es stieg das heilige Kreuz empor, wo der Halbmond gestanden hat. Herr Hajo lachte in seinen Bart und trank 12 Schoppen Wein und sprach, geht's nicht auf gute Art, so schlagt mit dem Dreschflegel drein. Ende von Der eiserne Flegel.